wenig verständlich war den Volksgenossen, warum die Verordnung auch den Empfang von Sendungen aus dem neutralen Ausland und sogar aus befreundeten Staaten umfasste. Die Konfusionen, die von den neuen Regelungen ausgelöst wurden, spiegeln die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS wider. So wird unter dem 10. Januar 1940 vermerkt: Es besteht aber über den Inhalt des Abhörverbotes noch keine völlige Klarheit. Es herrscht vielfach die irrige Auffassung, das Abhörverbot richte sich nur gegen feindliche Sender. So werden zum Beispiel die Sendungen der Schweiz, Italiens und Russlands in dem guten Glauben abgehört, dass dies erlaubt sei. Auch besteht vielfach noch die Auffassung, dass das Abhören ausländischer Musikdarbietungen nicht verboten ist. Verschiedentlich werden die ausländischen Rundfunksender auch weiterhin von Parteigenossen abgehört, die sich nach wie vor dazu berechtigt fühlen und in Parteikreisen die Auffassung vertreten, das Verbot richte sich nur gegen Schwache und Böswillige. Um die Bevölkerung über die wahre Bedeutung der Verordnung aufzuklären, wurde im Januar 1940 eine Sondersendung ins Programm genommen, die, so die geheimen Lageberichte der SS, vielerorts das Tagesgespräch bildeten. In den Kinos sollte ein Sketch mit den beiden beliebten Figuren Tran und Helle auf das Verbot aufmerksam machen. Tran, gespielt von Ludwig Schmitz, verkörperte dabei das egoistische Schlitzohr, das zuerst an sich und seine Bequemlichkeit dachte. Der von Jupp Hussels gespielte Helle dagegen war der vorbildliche Volksgenosse, der getreu dem Motto »Du bist nichts, dein Volk ist alles« agierte. Die Begründungen für unpopuläre Maßnahmen der Regierung, die Helle lieferte, sind aus heutiger Sicht wenig überzeugend. Das ist aber nett, dass Sie endlich ein Radioapparat gekauft haben. Erstaunt! Der liebe Junge weiß doch, was ich höre. Bravo, sag mal, bei dir ist ja endlich doch Groschen gefallen, was? Jetzt kannst du miterleben, was wir für eine interessante Zeit haben. Und große Kundgebung aus dem ganzen Reich kannst du mit anhören. Das wollte ich doch schon immer. Mir kann jetzt keiner mehr was vormachen. Ich kriege jetzt alles aus erster Quelle. Ja, vielleicht kann ich auch ab und zu mal, wie so stimmt wieder, ausländische Sender hören. Wie, ausländische Sender willst du hören? Ja, Auslandsnachrichten. London zum Beispiel. London? Ja, London. Kannst du mir nicht sagen, wie man das bekommt? Ich weiß zwar nicht, wie du London bekommst, aber was du bekommst, wenn du London bekommst, das weiß ich. Was dann? Kittchen. Kittchen. Sogar Zuchthaus. Auch wenn es keiner merkt. Ob das einer merkt oder nicht merkt, das spielt doch gar keine Rolle. So was tut man als guter Deutscher nicht. Ja, aber man muss sich doch orientieren, was draußen vorgeht. Na, natürlich. Die ausländischen Sender, die sagen die reine Wahrheit, nicht? Klar. Ja, klar, du Döskopf. Hast du noch niemals etwas von dem Nachrichtensystem unserer Feinde gehört? Ja, aber... Nix, aber. Dann müsstest du wissen, dass alles nur darauf abzielt, unsere Widerstandskraft zu schwächen. Herr J., ich bin doch alt genug, um unterscheiden zu können, was wahr ist und was nicht. Ach, immer noch wurde wegen Abhörens ausländischer Sender zu 2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Siehste, was habe ich gesagt? Ja, aber Musik kann ich doch hören. Paris, schicke Musik, Pariser Luft, nackige Mädchen, was? Du, das ist auch verboten. Hm? Du kannst deine Tanzmusik auch von deutschen Sendern hören, pass mal auf. Da ist das nicht herrlich? Das alles nur für 2 Mark im Monat. Was? Für 2 Mark, das ist doch für... Ob ich da nicht Ermäßigung kriegen kann? Wie, warum willst du denn Ermäßigung haben? Ja, weil ich doch jetzt kein ausländischer Sender mehr hören darf.